Bismillah, wassalat, wassalam, ala Rasulullah. Wir machen weiter mit der 78. Frage, was mit den Büchern zusammen zu tun hat. Er sagt, wurden alle Bücher im Koran genannt? Also die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, wurden alle erwähnt? Und ich denke, es ist klar, dass da nicht alle erwähnt würde, weil sonst wäre das Buch nur mit Büchern Namen voll. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Er sagt, Allah hat im Koran folgende Bücher genannt: At-Tawrah, die Tora, Al-Injil, das Evangelium, Al-Zabur, die Psalmen, Suhuf, Blätter von Ibrahim und Musa. Und er sagt, Allah hat die nicht genannten Bücher oder Schriften allgemein erwähnt. Und er sagt, Allah, es gibt keinen Anbetungswürdigen außer ihm, dem Lebendigen, dem Beständigen. Er hat dir das Buch mit der Wahrheit offenbart, um das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war. Und er hat auch die Tora und das Evangelium herabgesandt, zuvor als Rechtleitung für die Menschen. Und er hat die Unterscheidung herabgesandt. Und er erwähnt, und Dawud haben wir Al-Zabur gegeben. Und er erwähnt, oder wurde ihm nicht kundgetan, was auf den Blättern Musa steht und Ibrahims, der seine Pflichten erfüllte. Und er erwähnt, wir haben ja unsere Gesandten mit klaren Beweisen gesandt und ihnen die Schrift und die Waage herabkommen lassen, damit die Menschen für die Gerechtigkeit eintreten. Und auch die Verse, die wir in der Frage 77 erwähnt haben, die sind auch allgemein, dass wir sagen, dass wir an alle Bücher glauben, die Allah herabgesandt hat. Und natürlich gibt es natürlich noch mehr. Und er sagt, was Allah davon im Detail erwähnt hat, müssen wir so im Detail glauben. Und was Allah allgemein erwähnt hat, müssen wir auch so allgemein glauben. Wir sagen darüber, was Allah und sein Propheten gesagt hat. Und sagt, ich glaube an das, was Allah in Büchern herabgesandt hat. Und das ist der Glaube. Wir glauben an das, was im Detail offenbart wurde. So im Detail. Und was allgemein erwähnt wurde, glauben wir im Allgemeinen. Genauso wie nicht alle Namen der Propheten erwähnt wurden im Koran, so wurden auch nicht alle Namen von den Herabsendungen erwähnt, aber wir glauben daran, dass sie von Allah subhanahu wa ta'ala gesandt wurden, und wir glauben an diese Sache, die erwähnt wurden im Detail mit Namen, und das ist der Aqidah von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Barakallahu fikum. Wir machen inshallah ta'ala das nächste Mal weiter mit in dieser Kategorie. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.